Der Sprecher des Landesvereins der USA-Koreaner verurteilte in seiner Erklärung vom 25. September das südkoreanische Regime, das durch faschistische Repressalie den Bauern Peng Nam-gi ums Leben brachte. Der Sprecher verwies darauf, dass der Bauer Peng Nam-gi, der durch Wasserkanone der faschistischen Polizei Südkoreas in Lebensgefahr geraten war, schließlich ums Leben kam und appellierte an die südkoreanische Bevölkerung dazu, mit vereinter Kraft die Park Geun-hye Regierung, eine Mörderbande, zu vertreiben.